Gedicht 3 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ungleich sind wir, ungleich, du fürstlich Herz. Ungleich ist unser Dienst, ist unser Los. Erstaunen blickt das Auge unserer Engel, wenn ihrer Schwingenpaare Flug sich kreuzt. Besinn dich, du bist Gast von Königinnen, Vorsänger du bei Fest und Schaugepräng, und Pfänder schicken 100 Augen dir, viel strahlender als so in ihren Tränen je meine leuchten können. Was blickst du aus hellen Ärgerscheiben her auf mich, die arme Pilgerin, die an Zypressen müde gelehnt ihr Lied durchs Dunkel singt? Salböl auf deinem Haupt, auf meinem Tau. Der Tod erst gräbt ein Bett, wo das sich eint. Ende von Gedicht 3.